Ich glaube, ich hatte da eine Vision. Kyborgs, Xeroks, Androiden praktizierten ihre Riten. Die Gurkenstraße war wie immer leer. Viele Dödels vom Planeten Blödel aßen große Mengen Knödel. Das war klar. Plötzlich war er da und es wird mir ganz heiß. Ich sitz auf einem Cybersofa. Cybersofa. Ich flieg in einem Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cybertronic, Cybersinfonic. Cybros, Cybertronic, Cybersinfonic. Cyber, Cybersofa. Ich sitz in einem Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cybersofa. Cybertronic, Cybersinfonic. Cybros, Cybertronic, Cybersinfonic. Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Ich flieg auf einem Cybersofa. Da war es wieder weg, die totale Illusion. Xerox, Androiden praktizierten ihre Riten. Die Gurkenstraße war wie immer leer. Viele Dödels vom Planeten Blödel aßen große Mengen Knödel. Nicht die Fuhr von einem Sofa. Das war klar. Plötzlich war er da und es wird mir ganz heiß. Ich sitz auf einem Cybersofa. Cybersofa. Cybro-Tronic, Cybro-Symphonic. Cyber, cyber, sofa. Cyber, cyber, sofa. He sits off on him, cyber, sofa. Cyber, cyber, so far. Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Ich bin in einem Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Cyber, Cybersofa. Ich bin in einem Cybersofa.